Auch im Turgi gehört mir FM4, La Boom Deluxe, da gehört auch dir! Thank you.

like the moon. Searching for life, I'm on a cartoon. You know me, I know you. Might be the world, but feels like the moon. Searching for life, I found a cartoon.

für alle Österreicher, die noch nicht wissen, auch in der Schweiz hört man FM4. La Boom Deluxe. Und das war ein Mix, der ist aus der Schweiz zu uns hergeflattert, und zwar vom Cosmos Events Team. Sanel hat uns den geschickt, und der Mix ist zwar schon ein bisschen abgelegen, aber sehr, sehr gut. Aufgenommen am 23. Dezember 2017 bei den Cosmos Events.